Kapitel 4. 15. August. Privatdetektiv Patrick Reich wartet seit mehr als einer Stunde in der Tiefgarage am Friedrichsplatz auf Jürgen von der Aue. Es ist 18.30 Uhr. Patrick liebt seinen Beruf. Nur eines fällt ihm sehr schwer: das Warten. Patrick nimmt ein Buch aus dem Handschuhfach. Er blättert darin herum. Ab und zu legt er es beiseite. Er blickt um sich. Nein, es tut sich nichts. Der BMW steht am selben Platz. Patrick hat so geparkt, dass er jederzeit Jürgen von der Aue nachfahren kann. Der Detektiv erinnert sich an einen Fall, es ging um Erpressung, bei dem er mit seinem Auto in der falschen Richtung stand. Ein Fehler mit fatalen Folgen. Diesen Fehler macht er kein zweites Mal. Seit Wochen hat es nicht geregnet. Kassel leidet unter der großen Hitze. So heiß war es im August schon lange nicht mehr. Die Luft in der Tiefgarage war noch nie gut. Heute ist sie unerträglich. Patrick sucht im Radio den Deutschlandfunk, seinen Lieblingssender. Es kommen nur unverständliche Laute. Klar, Tiefgarage. Gut kombiniert, Herr Detektiv. Gerade als er eine CD einlegen will, kommt Jürgen von der Aue. Er steigt in sein Auto und fährt los. Patrick Reich folgt ihm. Jürgen von der Aue nimmt die Ausfahrt Steinweg und biegt sofort rechts ab in die Straße zur Karlsaue. Er kommt vorbei an der Orangerie. Für Sekunden ist der Blick frei auf die Karlsaue. Was für ein Park! Jürgen von der Aue fährt an der Fulda entlang. Bäume und Häuser spiegeln sich im Wasser. Jürgen von der Aue fährt langsamer. Er sucht einen Parkplatz. Er hält an und steigt aus. Er geht über die Straße in die Gaststätte zur Schwimmbadbrücke. Der Privatdetektiv folgt ihm. In der Gaststätte ist nichts los. Es ist zu warm, um sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Jürgen von der Aue geht auf die Terrasse, wo Gäste kühle Getränke trinken. Einige essen trotz der Hitze die Spezialität des Hauses: Schnitzel mit Bratkartoffeln. Jürgen von der Aue blickt um sich und geht zu einem Tisch, an dem eine attraktive Frau sitzt. Sie trägt ein sportliches Sommerkleid und einen Strohhut. Jürgen von der Aue umarmt sie kurz und setzt sich ihr gegenüber. Die Frau berührt die Hände von Jürgen. Sie sieht glücklich aus.